Die Freimaurerei, sagt er, wendet sich überall in gleicher Weise an den Menschen als solchen, und zwar unter dem Gesichtspunkt, dass ihre Jünger als Menschen sich zu einem Bruderbunde verbänden, während der Jude allenthalben Jude bleibt, der alle ihm fremden Völker lediglich als Objekt der Ausbeutung betrachtet. Siehe J.B. Findel, Vermischte Schriften, 2. Band, Seite 92, Leipzig 1902. Wie ist nun ein solcher Wechsel in den Anschauungen zu erklären? Bruder Findel sagt darüber selbst: Ich bin früher warm für die Juden eingetreten, weil ich sie für die Unterdrückten hielt. Seitdem ich erkannt habe, dass sie unsere Unterdrücker sind, bekämpfe ich sie. Eben da Seite 212. Er betont, dass es auf ihn einen gewaltigen Eindruck gemacht habe, dass die Juden erwiesenermaßen mittels Bestechungen sogar in die Rechtspflege eingreifen. Er verweist auf zahlreiche Bibelstellen, die den Juden die Herrschaft über alle Völker verheißen, und kommt schließlich zu dem Ergebnis, dass man von jüdischen Lichtsuchenden vor der Aufnahme eine besondere Erklärung abverlangen müsste, die etwa so zu lauten hätte: Ich verwerfe die Lehre, die Juden seien das auserwählte Volk Gottes, als veraltete, törichte und anmaßende Anschauung. Ich verwerfe alle in den Büchern Moses, sonst im Alten Testament und im Talmud enthaltenen unmenschlichen und unsittlichen Lehren über die Beherrschung und Ausbeutung der Völker durch die Juden, als für mich nicht bindend. Ich schließe mich den Gebildeten des Abendlandes durchaus an in der Missbilligung und Bekämpfung all jener Juden, welche sich der Überlistung, Übervorteilung, Bewucherung und betrügerischen Ausbeutung ihrer Mitmenschen schuldig machen, und lehne alle Geistesgemeinschaft mit solchen jüdischen Übeltätern ab. Ich versichere auf Ehre und Gewissen, dass ich kein Mitglied einer jüdischen Kampforganisation bin, wie des Vereines Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, des Ordens Bnei Bris und des Vereins Deutscher Juden. Der unabhängige Orden Bnei Bris, UOBB, ist rein jüdisch und wird als Geheimbund von den 8 deutschen Großlogen nicht anerkannt. Er zählt in Deutschland etwa 40 Logen mit mehr als 5000 jüdischen Mitgliedern. Er wirkt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo er 1842 gegründet wurde, in England, Deutschland, Österreich, Ungarn, Rumänien und so weiter. Die neue Großloge von Wien hat ihren Mitgliedern, die größtenteils Juden sind, erlaubt, auch in den Bnei Bris einzutreten. Bemerkenswert ist ferner, dass das neue Ordenshaus des UOBB in Berlin vom deutschen Kaiser persönlich eingeweiht wurde. Die Anregung hierzu durfte wohl von Rathenau ausgegangen sein, der Mitglied des UOBB und der Allianz Israelite Universelle gewesen ist. Rathenau war bekanntlich jener vertraute und vertrauenswürdige Ratgeber Kaiser Wilhelms II., der die Außenseite seines Palastes mit 63 abgeschnittenen Königsköpfen verzieren ließ. Ich werde nach meiner Aufnahme in den Freimaurerbund keine jüdischen Sonderinteressen verfolgen und die Loge nicht für geschäftliche Zwecke missbrauchen. Ich halte mich für verpflichtet, die obersten Grundsätze der Freimaurerei, brüderliche Liebe, Hilfe und Treue nach Kräften zu betätigen, und anerkenne die christliche Moral, auf welcher der deutsche Staat und die Freimaurerei beruht, als für mich verbindlich. Ich verwerfe den Mammonsdienst und die Aufspeicherung unproduktiven Reichtums als verderbliche Seuche. Ich werde weder mittelbar noch unmittelbar irgendetwas unterstützen, was auf die Beherrschung des deutschen Volkes und der Logen durch die Juden abzielt. Diese Erklärung enthält im Grunde genommen nur Selbstverständliches. Aber trotz der hohen und geachteten Stellung, die Bruder Findel im Maurerleben einnahm, er war Herausgeber der Bauhütte und Ehrenmitglied von mehr als 40 Johanneslogen und einigen Großorienten, blieb ihm dieser wichtigsten aller Fragen der Erfolg versagt. Wie aber denken die Juden selbst über Bruder Findels Vorschlag? Hören wir, was ein bewusster Vertreter des Judentums darauf zu erwidern hat. Bruder Alfred Kohn von der Loge zur Morgenröte in Berlin, FZAS, Zahnarzt von Beruf, erklärt uns kurz und bündig: Ein anständig und rechtlich denkender Jude, der Freimaurer werden will, würde demjenigen, der ihm eine derartige Erklärung zur Unterschrift vorlegen wollte, mit einem Faustschlag ins Gesicht antworten. Siehe, die Juden und die Freimaurerei von Bruder Alfred Kohn, Seite 8, Leipzig, Verlag Teichmann und Komp, nur für die Brüder Freimaurer des FZAS. Nun, ihr lieben harmlosen deutschen Freimaurer, wie wird euch denn jetzt? Merkt ihr noch immer nichts? Aber vielleicht ist das bloß die Meinung Einzelner. Vielleicht steht die Sache in Deutschland doch nicht so schlimm wie anderswo. Vielleicht hat das Judentum in der deutschen Freimaurerei wirklich nicht jenen Einfluss wie in anderen Ländern, wie in England, Frankreich, Italien oder Ungarn. Prüfen wir auch diesen Einwand auf seine Stichhaltigkeit. Ein einziges Beispiel aus jüngster Zeit dürfte vollkommen genügen, um Blinde sehend zu machen. An der Spitze der deutschen Freimaurerei steht bekanntlich als oberste Behörde der Deutsche Großlogenbund, der von den 8 Großlogen Deutschlands gebildet wird. Geschäftsführender Vorstand war zur Zeit des Kriegsausbruchs der Großmeister des eklektischen Freimaurerbundes in Frankfurt am Main. Fragt man aber nach dem Namen dieses Großmeisters, so erhält man keine Auskunft. Dahlens Freimaurerkalender schweigt sich darüber aus und gibt nur den Namen des Geschäftsführers Stellvertreters, nämlich Bruder Gotthold, bekannt. Professor Dr. Christian Gotthold war nun allerdings Großmeister des eklektischen Bundes im Jahre 1913-14 und wurde es wieder für das Jahr 1915-16. War es aber nicht im Jahre 1914-15. War er aber damals bei Kriegsbeginn Großmeister der Eklektiker und damit zugleich auch geschäftsführender Vorstand des Deutschen Großlogenbundes? Das ist offenbar ein Geheimnis. Allerdings ging dieser Großmeister bald nach Ausbruch des Krieges in den ewigen Orient ein, aber dies kann unmöglich den Grund für die Verschweigung seines Namens bilden, denn auch in der Totenschau kommt er nicht vor, weder in Dahlens Kalender von 1915, noch 1916, noch auch 1917 und 1918. Dass man das Ableben eines Großmeisters, der noch dazu im allerwichtigsten Augenblicke die Geschäfte des ganzen Bundes führte, der teilnehmenden Logenwelt einfach totschwieg, ist auch in Maurerkreisen noch nie dagewesen. Vielleicht liegt des Rätsels Lösung bloß im Namen des in den ewigen Orient eingegangenen Bruders. Der hochehrwürdigste Großmeister und Geschäftsführer der gesamten deutschen Freimaurerei zu Beginn des Weltkrieges hieß nämlich Kohn. Das spricht allerdings Bände. Dieser Name ist für wahr ein Programm.